Kundgabennummer 1374 vom 7.4.1940. Rechte Wege, römisch-katholisch. Darüber solltet ihr nicht streiten, welche Wege die rechten sind vor Gott, so ihr nur den Willen habt, zu Gott zu gelangen. Der göttliche Wille lässt euch das Brot des Himmels zukommen, wo immer ihr es begehrt. Und wer es als das Brot des Himmels aufnimmt in sein Herz, dessen Seele wird auch gespeist werden. Und diese geistige Nahrung wird ihr zum ewigen Heil gereichen. Den innigen Kontakt herzustellen mit dem göttlichen Heiland und Erlöser ist das alleinige Wahrzeichen der Kirche Christi. Und also wird jeder ein Jünger Christi und Anhänger seiner Lehre sein, der nur den Heiland erkennt, ihn liebt und sich ihm verbindet auf ewig. Und er kann nun auf verschiedenen Wegen dazu gelangen, wo ihm das Licht des Erkennens leuchtet. Nur muss er eben als erstes die Verbindung mit Gott herstellen, denn dies ist seines Erdenlebens einziger Zweck, sich zu einen mit dem Vatergeist von Ewigkeit. Es werden also jene Menschen, die allen Ernstes Gott suchen, auch zu ihm gelangen, wenngleich sie verschiedene Wege gehen. Denn sie sehen immer am Ende ihres Weges den göttlichen Herrn und Heiland, und seiner Lichtgestalt streben sie entgegen. Hinwiederum ist nicht ein bestimmter Weg Sicherheit dafür, dass er zum Ziel führt, so er nur beschritten wird einer Tradition wegen, jedoch die Lichtgestalt nicht bewusst ersehnt wird. Denn es wird sich dieser Weg endlos lang hinausziehen. Es wird stets erscheinen, als führe er immer wieder zum Ausgangspunkt zurück, denn es ist das rechte Ziel noch nicht erkannt. Ein jeder hält den Weg, den er wandelt, für den allein Rechten. Und er kann auch für den Einzelnen der rechte Weg sein, so er eben nur deshalb beschritten wird, um endlich der ewigen Gottheit näher zu kommen. Es wird ein jeder Weg gangbar durch dieses Verlangen. Und es führt ein jeder Weg zum Ziel. Jedoch darf nicht verkannt werden, dass oft große Kraft verschwendet wird auf völlig unwichtiges Erfüllen von Anforderungen, die der Verbindung mit Gott in keiner Weise dienlich sind und die daher besser genützt werden könnte. Das heißt, dass des eigentlichen Zweckes des Erdenlebens, eben der Vereinigung mit Gott, zu wenig gedacht wird. Dagegen völlig belanglosen, von Menschen erlassenen Geboten mit größter Wichtigkeit Folge geleistet wird und die eigentliche Aufgabe, die Vereinigung mit Gott, nicht immer allem Streben vorangesetzt wird, sondern öfter noch ein solches Vertiefen in die größte Liebe und Gnade Gottes außer Frage stellen. Und so bleibt also immer das Verlangen nach dem Herrn allein ausschlaggebend, ob das Erdenkind auf rechter Fährte ist. Nicht aber die verschiedenen Geistesrichtungen, die alle dieses Verlangen nach Gott nicht auszuschließen brauchen. Doch so euch von oben eine klare Unterweisung gegeben wird, tut ihr gut daran, diese anzunehmen, denn sie führt euch auf dem gangbarsten Weg der ewigen Heimat entgegen. Und ihr sehet die Lichtgestalt des Heilands deutlich vor euch, so dass ihr mutig und unverzagt jenen Weg wandelt, der göttlichem Willen entspricht, und ihr nicht Gefahr laufet, fehlzugehen. Denn es kommt der Herr und Heiland euch selbst entgegen, und von seiner Hand geführt, erreichet ihr sicher euer Ziel. Amen.